Am Anfang war die Natur unzerstört und mit sich selbst im Einklang. Die Menschen lebten in Frieden und waren einander gleich. Und ich, Erda, wachte als Erdmutter über allem. Jenseits der Berge und Täler wuchs ein herrlicher Baum, der Weltenbaum. Er war das Sinnbild für die Harmonie auf der Erde. Groß und stark wuchsen seine immergrünen Äste in den Himmel. Und aus seinem Wurzelwerk sprudelte die Quelle der Weisheit. Wer daraus trank, gewann Einsicht in den inneren Zusammenhang der Dinge. Doch er musste dafür ein Auge opfern. Eines Tages trat ein junger Mann an dieses Wasser, Wotan. Er strebte nach Höherem, deshalb ließ er sich auf den Handel ein. Für sein linkes Auge bekam er nun das Wissen, mit dem er über die anderen Menschen herrschen konnte. Wotan erklärte sich zum Gott und die, die ihm nahe standen, zu Göttinnen und Göttern. Damit war die Menschheit gespalten in Herrschende und Untertanen. Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahrem. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Episode 1: Der Raub des Goldes. Unberührt von dem, was auf der Erde geschah, lebten im Rhein die Rheintöchter. Fischartige Wasserwesen von großer Schönheit. Und noch tiefer unter der Erde, noch unter dem Flussbett des Rheins, lebten die Nibelungen. Sie waren ein zwergenhaftes Volk, das nur selten die Erdoberfläche betrat. Alberich war einer von ihnen. Was für ein Zaubergesang! Oh, er kommt von dort oben. Es können nur die Rheintöchter sein. Zaubergesang hinterher. Vielleicht kann ich ja einen Blick auf die Schönheit der sagenumwobenen Gestalten erhaschen. Hier, das Riff rauf. Hallo, ihr beiden. Komm, hilf mir, die Schwester einzufangen. Ah. Ihr spielt Fangen? So, so. Und vergesst dabei wohl ganz, wozu ihr eigentlich hier seid? Keine Angst, wir passen schon auf das Gold auf. Na gut, ich kriege euch beide. Mich kriegst du nicht. Und mich noch weniger. Dunkle, hässliche Gestalt. Wie komme ich nur zu Ihnen ans andere Riff? Ach, ich glaube, es ist Alberich. Ja, das Scheusal Alberich. Passt auf das Gold auf. Man hat uns immer vor Feinden dieser Art gewarnt. Hey, ihr da drüben. Hey, was willst du? Ja, was? Na, sag schon. Och, nichts als hier stehen und staunend eurem Spiel zu sehen. Aber noch besser wäre es, wenn ich zu euch hinüberkommen und mit euch spielen könnte. Ja? Mit uns spielen? Ist das dein Ernst? Ich meine, wie hell sich die Sonne auf euren Körpern spiegelt. Ja, wie schön es wäre, wenn eine von euch mich in ihre Arme nehme. Oh, ich fasse es nicht. Er will was von uns. Oho, was für ein stolzer Eroberer. Na, der soll uns kennenlernen. Ja. Oh. Wenn's weiter nichts ist, komm doch herüber zu uns, mein Freund. Ja, komm da. Das ganze hohe Riff hinauf. Für jemanden, der wie ich normalerweise unter der Erde wohnt, ist das gar nicht so einfach. Aber ich will es versuchen. Glatt und glitschig es hier überall ist. Ja, ich finde kaum Halt unter meinen Händen. Nur zu. Du hast die Hälfte schon geschafft. Und dieses Wasser hier überall. Und in der Nase. Und in den Ohren. Ein Ziel. Wohl, er ist verschnupft. Unser Liebhaber. Hier bin ich. Ich hab's geschafft. Nur wegen euch, ihr Schönen. Aber... Wenn du uns willst, dann komm doch lieber hierher. Wie? Ihr seid zum anderen Riff geschwommen. Warum? Komm. Seht ihr nicht, wie schwer das für mich ist? Für euch, die ihr hier im Wasser zu Hause seid, mag das hier eine Kleinigkeit sein. Aber für mich... Hier sind wir. Hey. Am anderen Riff, da kriegst du uns sicher. Na gut, ich will es versuchen. Nun aber schnell wieder dahin. Was für ein Spiel spielt ihr mit mir? Reicht mir doch eure Hände und zieht mich zu euch hinüber. Hinüber zu uns? Und dann? Dann werden wir uns verliebt aneinander schmiegen. Verliebt? So, so. Lass mich dich erst einmal ansehen. Oh, ein haariger, schwarzer Zwerg, voller Schwielen und Narben. Boah. Ich glaube, du musst dir eine andere suchen. Ach, ich bin euch nicht schön genug. Dann treib's doch mit den Haaren. Ihr falschen Schlangen! Alles nur Lug und Trug. Was seid ihr nur für meine hässliche Biester. Aber wartet, ich krieg euch schon. Krieg euch! Ja! Ja! Wie euch. Ich werd euch schon noch erwischen. Dass er genug hat. Fürs Erste. Schaut mal, wie auf einmal die Strahlen der Sonne in die Fluten des Rheins hinabdringen. Und das Wunder berühren. Das da liegt und leuchtet wie ein glänzender Stern. Was ist das nur, das da oben so unglaublich glänzt? Reingold. Davon habe ich gehört. In seinem Glanz wollen wir baden und tauchen. und tanzen. Und das Geheimnis, das es birgt, bewachen. Das Geheimnis, das es birgt? Erzähl uns endlich, Frau Schilde, was es mit diesem Geheimnis auf sich hat. Ja, du als Älteste musst es doch wissen. Na gut, aber behaltet es für euch. Der, der aus dem Rheingold einen Ring schmiedet, gewinnt die Macht auf Erden. Die Macht auf Erden? Seid doch still! Deshalb müssen wir das Rheingold ja so gut bewachen und dafür sorgen, dass es nicht in falsche Hände gerät. Allerdings kann nur derjenige diesen Ring schmieden. Wer? Jetzt sag's schon, du Biest! Der auf die Liebe verzichtet. Auf die Liebe verzichtet? Dann können wir ja unbesorgt sein. Niemand auf Erden würde freiwillig auf die Liebe verzichten. Ja, und am wenigsten so einer wie dieser Alberich. Ja. Die Macht auf Erden könnte ich gewinnen, wenn ich dafür auf die Liebe verzichte. Das soll mir recht sein. Spottet nur weiter da oben. Ich komme! Oh, da ist er ja wieder. Er kann es einfach nicht lassen. Rettet euch! Der Alp ist zurück geworden. Ihr Ahnungslosen. Begreift ihr immer noch nicht, bis eure Stunde geschlagen hat. Was ist denn? Er ist am mittleren Riff, der Schatz. Zu spät. Hier halte ich das Gold in meinen Händen. Los, haltet den Räuber. Er stürzt das Riff hinab. Ihm ist los. Los. Hinterher. Nun an wird Finsternis euch umgeben. Und hört mir gut zu. Verflucht sei die Liebe. Ich spiele den rächenden Ring. Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahren. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Mit Lars Rudolph, Patricia Calucci, Effi Rabsilber, Chris Pichler und Regina Lemnitz. Komposition: Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners. Regieassistenz Jonas Kühlberg. Ton und Technik Peter Awa und Wenke Decker. Regie Regine Arem und Peter Awa. Redaktion Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopf-Stereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.